Blick, graue Hände und ein starres Gesicht. Sie kauen die Welt wie trockenes Brot und reden von Ordnung, doch leben vom Tod. Am Tisch sitzt ein Lächeln aus Kalk und Zinn. Sie sagen Vertrauens und meinen Gewinn. Sie tragen die Maske von Mensch zu Mensch, doch unter der Stirn ist nur fremdes Gemisch. Uns lenken. Graue Hexen, sie fressen und denken. Graue Hexen im Mantel der Macht. Graue Hexen haben die Nacht entfüllt. Graue Hexen. Im Supermarkt flüstern die Verpackungen mit. Jeder Biss in die Zeitung macht sie wieder fit. Sie zählen uns leise wie Schafe im Wind und lächeln geschniegelt, wenn wir blind sind. Ihr Haus ist geschniegelt, ihr Wagen ist still. Doch hinter dem Vorhang zieht etwas durchs Bild. Sie tragen die Maske von Mensch zu Mensch, doch unter der Stirn ist nur fremdes Gemisch. Auf Wolken und Bomben, doch ich seh die Schuppen im grellen Licht. Sie wollen die Bühne, doch wir geben sie nicht.